Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Das macht aber nichts. Denn es ist egal, ob die erfundene Klimakatastrophe oder eine aufgeblasene Grippe für den Notstand herhalten muss. Letztere wurde übrigens seit Anfang 2020 ausgerottet. Sie kommt in den Todesstatistiken erstmals seit ihrer Entdeckung nicht mehr vor. Hauptsache, man kann sie einsperren, mundtot machen, am Reisen hindern, ihre Demonstrationen verbieten, ihren Protest als Leugnung diffamieren, wofür sie laut Kanzlerin in die Psychiatrie eingesperrt werden sollten. So wird ein Staatswesen errichtet, bei dem ihre Grundrechte zu verfügbaren Privilegien degradiert und die Privilegien der Politiker zu Grundrechten erhoben werden. Die Politiker, die sich als unfähig erwiesen haben, unsere ganz normalen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, hätten sie den Versuch doch nur unterlassen, schwingen sich jetzt auf zu Rettern der Welt vor einer Bedrohung, die nur in ihrer Einbildung existiert. Unsere Freiheit bleibt dabei auf der Strecke. Der Mittelstand wird ruiniert und während ich persönlich nach einem Jahr angeblicher Pandemie immer noch keine einzige Person kenne, die daran verstorben ist, kenne ich mittlerweile unzählige ruinierte, ja vernichtete Existenzen junger unternehmerischer Leistungsträger, die wahrscheinlich nie mehr auf die Beine kommen, weil der Staat sie mit Berufsverbot und Geschäftsschließung in die Überschuldung getrieben hat. Die freiheitsfeindlichen Instinkte der Hauptvertreter unserer politischen Klasse treten täglich stärker zutage. Ich wage die Hypothese, wir werden die uns gestohlenen Freiheiten nicht zurückbekommen, wenn wir sie nicht aus ihren Ämtern werfen und idealerweise dafür sorgen, dass ihre Rechtsverstöße mit den Mitteln des Rechtsstaates hart geahndet werden. Die Auseinandersetzung ist unvermeidlich. Daran ändern auch die erlogenen wirtschaftlichen Statistiken nichts. Alleine 5,7 Millionen Menschen in Deutschland arbeiteten bisher in den von der Politik zwangsweise stillgelegten Branchen Hotellerie, Gastgewerbe, Schaustellerei, Flugverkehr, Einzelhandel, letzteres ohne die nicht stillgelegten Teile, Lebensmittel, Tankstellen und so weiter. Das sind über 13% aller Beschäftigten im Lande. In weiten Teilen der Industrie herrscht aus unterschiedlichen Gründen Teilemangel und Nachfrageeinbruch, Kurzarbeit. Und dennoch will man uns weismachen, dass die Wirtschaft in 2020 nur um ca. 5-6% geschrumpft sei. Die Lebensrealität der Menschen, ihre Erfahrung des sozialen und wirtschaftlichen Abstürzes, hält sich aber nicht an erlogene Statistiken. Das geht ebenso wenig, wie das Aussetzen der Insolvenzanmeldung Unternehmen, die pleite sind, zu gesunden Champions machen kann. Die Politik glaubt, sie könnte das Problem dauerhaft mit Helikoptergeld lösen, mit der durch die Notenpresse finanzierten Gießkanne des Sozialstaats, dessen hohe Priester ihr mit der Modern Monetary Theory einen ökonomischen Aberglauben eingetrichtert haben. Wenn dieser Irrtum mit voller Wucht zutage tritt, dann wird das Pendel mit ebensolcher Wucht zurückschwingen und es wird die politische Klasse unvorbereitet treffen. Dieser Aufstand der Entmündigten und Enteigneten liegt außerhalb ihrer begrenzten Vorstellungskraft. Wenn es soweit sein wird, dann wird man sein Heil in einer alten sozialistischen Taktik suchen, der Suche nach Sündenböcken. Wenn das Virus alleine dafür nicht ausreicht, dann müssen andere her. Wer sind die Kandidaten? Es sind die Corona-Leugner, die Impfverweigerer, die Klimaleugner, die Krisengewinnler, die Verschwörungstheoretiker, die Rechten.